Wir hören jedoch aus dem Bundesinnenministerium, dass es mit dem Ausweis im Smartphone Probleme gibt und eine baldige Umsetzung eher unwahrscheinlich ist. Doch auch wenn weiter ein Auslesen des Plastikausweises nötig sein wird, Behörden müssen ihrerseits die Möglichkeit auch anbieten, sich online auszuweisen. Und das ist die absolute Ausnahme. Tatsächlich. Der Bund bietet seit über 10 Jahren eine sichere und technisch gute Methode an, mit der sich BürgerInnen im Netz ausweisen können. Und so gut wie keine Behörde von Bund und Ländern nutzt das. Immerhin haben Bund und Länder inzwischen erkannt, dass sie die eID endlich fördern sollten. Daher konnten Studierende sich seit März 2023 mit der eID anmelden, um das 200 € Energiegeld zu beantragen, was auch einige 100.000 User getan haben. Aber so richtig traut der Staat seiner eigenen EID-Infrastruktur offenbar doch nicht, denn neben der EID konnten Studierende auch ein Elster-Zertifikat nutzen oder sich nur mit den Daten anmelden, die es von der Uni gab. Wieder eine vertane Chance, bei der EID endlich den Nachbrenner zu zünden. Kein Wunder, dass private Unternehmen bisher einen großen Bogen um den digitalen Ausweis machen. Es mag vereinzelt Banken oder Versicherungen geben, bei denen wir online mit dem Ausweis ein Konto eröffnen können, aber die Technik versauert in der Nische und ist meilenweit davon entfernt, zum Standard zu werden. Diese Rolle haben nervtötende und deutlich weniger sichere Video-Ident-Verfahren übernommen, bei denen wir unseren Personalausweis in eine Kamera halten und mit wildfremden Menschen Videochatten müssen. Versiebt hat den elektronischen Personalausweis zu großen Teilen die Bundesdruckerei. Sie hat dafür gesorgt, dass es für Behörden und private Unternehmen viel zu kompliziert und teuer ist, die Technik einzubauen, um Personalausweise online zu akzeptieren. Wer möchte, dass sich seine Kunden online mit dem Perso ausweisen, muss viel Geld bezahlen, Anträge stellen und Experten beschäftigen. Dann doch lieber Videochat. Da kann man sich einfach durchklicken, werden viele Menschen sich sagen, die für die IT von Unternehmen zuständig sind. Und wenn Menschen doch einmal die sinnvolle EID-Funktion nutzen, bricht bei der Bundesdruckerei die Technik zusammen. So geschehen bei der 200 € Einmalzahlung für Studierende. Zwar nutzte, wie gesagt, ohnehin nur ein Bruchteil der 3,4 Millionen Antragsberechtigten die digitale Ausweisfunktion, um sich anzumelden. Die meisten meldeten sich einfach mit Zugangscode und PIN von der Uni an. Dennoch kollabierte der EID-Server bei der zuständigen Tochterfirma der Bundesdruckerei, sodass der Dienst tagelang kaum nutzbar war. Man habe eine solche Last nicht vorher testen können, schreibt uns das politisch verantwortliche Innenministerium. Eine Werbeaktion für die EID sind solche Pannen natürlich nicht. Die 200 € Einmalzahlung war in vielerlei Hinsicht sehr lehrreich. So hat sich die Bund-ID offenbar im Prinzip bewährt. Das ist ein wichtiger Softwarebaustein für den Staat als Plattform. Hier kann sich jeder einen Account, eine Bund-ID anlegen. In diesem Account lässt sich auch der Personalausweis hinterlegen. Auf diese Weise können EntwicklerInnen den Baustein Anmeldung und Ausweisen sehr einfach in ihre Software integrieren. Die Bund-ID hat uns sehr geholfen, sagt Jan Giesau, der die Software für die Auszahlung der 200 € an Studierende innerhalb weniger Wochen gebaut hat. Die Identitätsprüfung hätten sie in der Kürze der Zeit nicht selbst bauen können. Allein weil die 200 € nur zu bekommen waren, wenn Studierende sich eine Bund-ID zugelegt haben, hat dieser Dienst seine NutzerInnenzahlen fast verdoppelt, auf knapp 2 Millionen. Auch das ist eine Lehre aus Dänemark, sagt uns Lars Frelle-Petersen, lange Jahre Chief Information Officer im Nachbarland und damit so etwas wie der oberste Digitalisierer Dänemarks. Will der Staat neue Dienste in die Breite bringen, muss er sie verbindlich machen. So wie die Bund-ID bei der 200-Euro-Zahlung. Wir werden auf die Bund-ID setzen, sagt uns auch Deutschlands oberster Digitalisierer Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Wir sehen auch im Rahmen von Novellierungen von Gesetzen vor, dass die Bund-ID in allen Verwaltungsleistungen zu integrieren ist. Damit wird dann hoffentlich auch die EID häufiger genutzt, mit der sich die Menschen wiederum bei der Bund-ID anmelden können.